Brexit. Was im Juni 2016 beschlossen wurde, soll im Frühjahr 2017 real werden. Die Briten trennen sich von der Europäischen Union. Und schon jetzt beginnt der Trennungsschmerz. Ist doch England mit all seiner Popmusik, seinen schrägen Exzentrikern und seiner Sprache irgendwie immer auch ein Sehnsuchtsort vieler Europäer gewesen. Und nun? Der Triumph von Little England ist die Niederlage von Cool Britannia. Wie bei jeder Scheidung zerbrechen erst die Gefühle und danach die Verträge. Brexit Britannia bricht in die Biografien unzähliger Briten und Europäer ein, die den gewachsenen Beziehungen nicht mehr vertrauen können. Thomas Ihm spürt dem Gefühl dieses Verlustes nach. Please adjust your dress before leaving. Birmingham. In einem Winkel bei der Bahnhofstoilette hängt ein altes Schild aus Metall mit eben diesem Hinweis. Bitte richten Sie vor dem Verlassen Ihre Kleidung. Das ist ein guter Rat für Reisende. England sollte auf ihn hören. Aber auch Europa, das zurückgelassen wird. Wie kleidet man sich für den Abschied? Wie für die Fahrt ins Ungewisse? Brrr, Exit. Das Ende von Cool Britannia. Ein Feature von Thomas Ihm. Exit Britannia, kurz Brexit. Brrr, Exit. Mit Betonung auf Brrr. Jenem Geräusch, das man unwillkürlich macht, wenn einen die Kälte packt. Man verwendet es aber auch, um einen störrischen Gaul zum Stehen zu bringen. Brrr, Exit. We want an English England. Großbritannien. Es war und bleibt mein Sehnsuchtsort, manchmal wieder alle Vernunft. Und auch der Brexit wird das nicht ändern. Wahrscheinlich nicht. Britannia weist uns ab. Das nehme ich ihr übel. Seit weitaus mehr als einem Jahr reden alle darüber, was die Briten wollen, sagen und tun. Und wer kümmert sich eigentlich um uns? Die Abgewiesenen, die Anglophilen, die Enttäuschten. Look, what you're doing. Schau, was du da tust. I'm feeling blue and lonely. Would it be ich fühle mich traurig und einsam. Wäre es zu viel verlangt, wenn du mir erklärst, was du mir antust? What you're doing. Das haben die Beatles vor einem halben Jahrhundert aufgenommen. In dem Lied klagt der Liebhaber über das Gefühl des Sitzengelassenwerdens. Er kann sich das nicht erklären. Und sie erklärt es ihm nicht. First lesson. Number two. How are you? Very well, thank you. And you? In meiner Jugend hörte ich, wenn ich Radio hörte, BFBS, The British Forces Broadcasting Service, der Radiosender der britischen Streitkräfte. Heute gibt es BFBS ganz leicht über das Internet. Im Norden Hamburgs, wo ich, der Schüler damals, in den 70er Jahren lebte, konnte man den Sender aus Köln nur schwach, in Mono und ziemlich verrauscht empfangen, aber immerhin. BFBS war das genaue Gegenteil von NDR2, dem Sender meiner Eltern. Das seichte Gequatsche auf NDR2 war unerträglich. Bei BFBS war es dagegen Englisch, also unverständlich, geheimnisvoll und lockend. So wurde über viele Jahre als Radiohörer BFBS und seine Musik zu meiner kulturellen Heimat. Meine erste Reise ohne Eltern ins Ausland führte mich mit einem Britrail-Ticket nach England und Schottland. Ohne es geplant zu haben, ohne es bewusst zu wollen, erging es mir wie allen, die Gefallen am Englischen finden. Ich wurde ein Fan der Briten. Man kann eine Sprache nur dann richtig lernen, wenn man die Kultur, aus der sie kommt, zu lieben lernt. Jede Integration, das wissen wir aus der Flüchtlingspolitik, funktioniert zuerst über die Sprache. By the way, what's this? A book, of course. I mean, what kind of a book is it? It's an English book. Und so wurde das Mutterland dieser Sprache einer der beliebtesten Orte der Welt. Mit jedem weiteren Englischschüler wächst das britische Empire. Nur ist es eben kein politisches oder wirtschaftliches Empire, sondern ein kulturelles. Die Briten haben das nie verstanden. Die große weltweite Fangemeinde ist ihnen gerade egal, vielleicht auch lästig. Der Brexit wirkt wie eine Kampfansage gegen uns Fremde. Brexit ist das Gegenteil von Cool Britannia. Can you see the real me? us home. We want an English England. It's why we voted out. We want our country back, an English England. Schick die Fremden nach Hause. Wir wollen ein englisches England. Deshalb haben wir für den Austritt gestimmt. Wir wollen unser Land zurück. Ein englisches England. Das stand so tatsächlich auf der Twitter-Seite des Ministeriums für das Verlassen der Europäischen Union. Getwittert von einem Nutzer, der sich Toonie nennt. In kapitalen Buchstaben. So wie bei Donald Trump, wenn er wütend ist. Brr, Exit. Das Department for Exiting the EU hat den Eintrag später gelöscht. Exiting heißt auf Englisch verlassen, nicht zu verwechseln mit exciting, also aufregend. Der kleine semantische Unterschied macht sich in der Praxis aber selten bemerkbar. Eine Anruferin in einer Sendung der BBC. I came from Germany 1973. My late husband was British. Ich kam vor 43 Jahren aus Deutschland nach England und habe jetzt furchtbare Angst. Mein verstorbener Mann war Brite. Am Freitag warfen sie Hundedreck an meine Haustür und Freunde wenden sich ab. Nachbarn wollen mich nicht mehr in ihrer Straße haben und sagen, ich soll nach Hause gehen. Aber ich kenne überhaupt niemanden in Deutschland. I've been told to go back home. I got nobody in Germany. Ein extremes Beispiel, ja. Aber nicht untypisch für die Stimmung nach dem Referendum. Besonders die Polen, die nach der Osterweiterung nach Großbritannien strömten, leiden jetzt unter fremdenfeindlichen Stimmungen. In einem Land, in dem der Akzent verrät, aus welcher Gegend und aus welcher Gesellschaftsschicht man kommt, steht der Polnische ganz unten in der Wertschätzung. Panik in den Straßen Londons, Panik in den Straßen Birminghams. Ich frage mich, ob das Leben jemals wieder vernünftig wird. Die Beatles, die Rolling Stones oder hier The Smiths. Solche Bands haben das Lebensgefühl von Millionen geprägt. Es war so viel England in dem, was wir hörten, wie wir aussahen, was wir sein wollten. Brennt die Disco nieder, hängt den geheiligten DJ. Denn die Musik, die sie dauernd spielen, sagt mir nichts über mein Leben. Hängt den DJ. You're not really in good form, you know. You look quite pale. Would you like to give Nigel a hug? We did shake hands. We did a firm German handshake. Just a handshake. Oh, go on, Nigel. Come on, Nigel. This is the island. No problem. No problem at all. Hug a Brit. Knuddel einen Briten, war eine Erfindung von einer Gruppe mehrheitlich kosmopolitischer junger Frauen, die in London eine neue Heimat gefunden hatten. Sie schufen einen Internetblog, in dem sie augenzwinkernd und ehrlich von ihrer Liebe zu England und Engländern berichteten. Und zwar, indem sie Briten umarmten und die Fotos davon zeigten. Mit dabei die Software-Expertin Christine Ullmann und die Fotografin Katrin Lock. Voller Hoffnung, dass der Brexit verhindert werden möge. Hug a Brit war eine Gemeinschaftsidee, oder? Also der harte Kern sind 8 Leute. Wir haben mit gutes Essen gegessen, guten Wein getrunken und überlegt, wie wir denn eine Stimme haben könnten, wenn es um den Brexit geht. Wir sind Europäer, wir dürfen hier nicht wählen und wir wollten aber doch auch gerne uns ausdrücken und sagen, dass wir nicht wollen, dass England geht. Und letztendlich wollten wir, dass es was Eigenes ist. Und dann als erstes kam diese Frage, was wollen wir damit eigentlich sagen? Was wollen wir kommunizieren? Und da war uns ganz wichtig, dieses Zusammensein von Menschen, aber auch von Völkern und die Tatsache, dass wir uns hier verwurzelt fühlen und dass wir unsere Nachbarn und unser neues gewähltes Heimatland eigentlich auch unheimlich gern mögen. Und irgendwie kam es dann, naja, wie wäre es eigentlich mit einer Umarmung? Und Umarmung ist ja was unheimlich Visuelles. Umarmung und Bild und Social Media, das bietet sich ja beinahe an. Also in der Politik geht es um die EU ja so viel um Regeln und was man alles nicht darf. Und auf der persönlichen Ebene für die Leute drückt sich das aus, dass die dann bestimmte Staubsauger nicht mehr kaufen dürfen, weil die zu viel Strom verbrauchen oder bestimmtes Olivenöl nicht mehr benutzt werden darf. Und wenn die Leute über die EU reden, dann reden die über solche Dinge. Und es wird total vergessen, dass es um Reisefreiheit geht, um Bewegungsfreiheit. Für die ganzen positiven Dinge, die die EU ja auch uns ermöglicht im alltäglichen Leben. Und die werden total vergessen. Die Aktivistinnen Katrin Lock und Christine Ullmann von Hug a Brit. Ihre Aktion wurde europaweit bemerkt und bewundert, auch wenn die Times das Umarmen von Briten als unbritisch brandmarkte. Der Spiegel empfahl in einem Brexit-Titel, den Briten fest die Hand zu drücken, ihnen in die Augen zu schauen und zu sagen, dass man sie schätze. Die Times hielt dagegen und schrieb, dass Briten sich nur schlapp die Hand geben und dabei verlegen zur Seite schauen. Irgendwie ging der Versuch der Sympathiebekundung gründlich schief. Kurz nach dem Referendum am 23. Juni 2016 schildert Christine Ullmann ihre unmittelbaren Eindrücke am Telefon. Ich kam ins Büro und man konnte sich irgendwie kaum Guten Morgen sagen. Das Durchschnittsalter bei uns in der Firma liegt, ich glaube, bei 27. Und wir sind ungefähr, ich würde sagen, ein Drittel EU-Ausländer, weil wir natürlich die ganze EU von hier betreuen. Es war so eine ganz komische Stimmung, dass sich einerseits auch die Engländer bei uns entschuldigt haben, andererseits aber genau wussten ja, sie selber haben ja Remain gewählt. Viele von uns fühlen uns mehr oder weniger persönlich abgelehnt. Viele von uns haben gesagt, also aufs Land fahren möchte ich überhaupt nicht mehr, weil alleine die Vorstellung, dass ich in einem Café sitze und weiß, dass mindestens 2 von 3 Leuten, die hier mitsitzen, mich eigentlich hier gar nicht wollen, war ein ganz, ganz deutliches Signal, dass wir Menschen, die nicht wie wir sind, hier nicht mehr wollen. Und da hat jetzt meiner Meinung nach in diesem Referendum die breite Masse dem Kleingeist eine Stimme verliehen, die nicht so schnell wieder verhallen wird. Die deutsche Software-Expertin Christine Ullmann in London. In Berlin versuchte die englische Übersetzerin Heather Kimber, sich von den Nachrichten von der Insel abzuschotten. Ja, ich bin extra aus Berlin weggereist. Ich wollte es nicht wissen. Ich habe erst 2 Tage danach davon gehört. Und das war das, was ich leider vermutet hatte. Und es ist tatsächlich dann passiert. Ich war ziemlich traurig drüber. Ich finde, das ist zum Teil diese Inselmentalität, die nach wie vor gibt. Und dann auch noch, man darf nicht vergessen, die Zeitungen wollten das. Und die Leute haben geglaubt, was in den Zeitungen steht. Also da musste man sich fragen, wie ist die Bildung da? Sind die Leute fähig, selbstständig zu denken oder glauben sie nur, dass alles, was in den Zeitungen kommt? Und man darf auch nicht vergessen, dass die Leute, die dafür waren, wirklich tatsächlich einfach auch Lügen sich ausgedacht haben und die Leute haben das halt geglaubt. Die Wahlberlinerin Heather Kimber hat neben ihrem britischen auch einen deutschen Pass. Den mag sie inzwischen lieber. I want to break free. War das jetzt die Unabhängigkeit, die Boris Johnson am Vorabend der Wahl versprochen hatte? And if we vote leave and take back control, I believe that this Thursday can be our country's Independence Day. Die Reise in eine bessere Zukunft, wie auch immer die aussehen wird, in den Worten der Premierministerin Theresa May. Brexit means Brexit and we're going to make a success of it. Der Brexit ist vor allem für junge Menschen ein Schock. Der Meinungsaustausch via Internet mag ja lustig sein, aber es waren die älteren Engländer außerhalb der hippen Metropole London, die in der Wahlkabine eine neue Realität schufen. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Yes, a little. Yes, of course. In Rule Britannia, der inoffiziellen Nationalhymne, ist es der Himmel selbst, der Britannien befiehlt, aus dem Meer emporzusteigen. Und Schutzengel singen den Briten vor, wie sie sich zu verhalten haben. Herrsche Britannia. Britannia, beherrsche die Wellen. Briten werden niemals Sklaven sein. Nationen, die nicht so gesegnet sind wie du, werden mit der Zeit in Tyrannei verfallen. Doch du sollst blühen, groß und frei blühen. Herrsche Britannia, gefürchtet, und beneidet von allen. Politik, Politik, so schrie er. Was geht mich eurer Politik an? Wenn ich Zeit habe, spiele ich Billard oder Tennis. Politik, Demokratie, meinte ein anderer. Sie wissen doch, mein Freund, dass ich ein Künstler bin. Ich könnte mit einem Dutzend ähnlicher Stupiditäten aufwarten. Aus England, dem Mutterland der parlamentarischen Demokratie. Sagt man uns nicht, der Engländer sei ein geborener Politiker? Und ist nicht England das stärkste Bollwerk der modernen Demokratie? Gießt England nicht seinen demokratischen Geist weithin über 5 Erdteile? London, Ende der 1920er Jahre. Der Journalist Ludwig Kircher schreibt ein Buch mit dem Titel »Wie's die Engländer machen«. Es ist sehr merkwürdig, bemerkt später sein Rezensent Kurt Tucholsky. England ist für die Presse noch nicht entdeckt. Hier bei Kircher, dem ausgezeichneten Korrespondenten der Frankfurter Zeitung, kann man's kennenlernen. Man kann es heute noch. Tatsächlich findet sich in Kirchers klugen Beobachtungen vieles, was man gern auf den Brexit beziehen möchte, weil manche Dinge sich offenbar nie ändern. In der Politik gibt es Professionals wie im Sport. Sie sind unentbehrlich, aber sie richten oft Schaden an, hier wie dort. Wir bewundern ihre Höchstleistungen, aber das Gesamtniveau wird durch den Geist und die Leistung des Amateurs bestimmt. Kircher lobt die Kunst des Debattierens, wie sie in England gepflegt wird. Die Last der Demokratie, alles erläutern und verteidigen zu müssen, wird zu einer ganz selbstverständlichen Sache. Man empfindet das Parlamentieren nicht mehr als Zeitverlust. Und es ist ja auch kein Zeitverlust, wenn es richtig gemacht wird. Was anscheinend an Zeit verloren geht, wird an Lebenskraft und Lebensklugheit der Nation gewonnen. 2016 veröffentlicht der Journalist Ian Dunt eine Abrechnung mit den Brexiteers. Brexit, what the hell happens now, heißt sein Buch. Am Ende kommt Dunt zu dem Resümee: Schlussendlich sind es die britischen Werte, die dem Land durch diese schwierige Zeit helfen werden. Ruhiges Debattieren, instinktiver Zweifel, gesunder Menschenverstand und Ausgleich. Wir scheinen diese Werte verloren zu haben. Je eher wir unser Bekenntnis zu ihnen neu aufbauen, umso besser wird es uns gehen. Ludwig Kircher beobachtet vor fast einem Jahrhundert: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist entscheidend für das ganze demokratische Leben Englands. Denn nur dadurch, dass die Grundsätze der Demokratie nicht wörtlich und nicht formalistisch verstanden würden, seien sie überhaupt erst erträglich, erläutert er. Auch diese Weisheit scheinen die Brexiteers vergessen zu haben. Überaus kritisch schreibt Rudolf Kircher über die Briten und ihr Empire. Die führende Nation im Empire zu sein, ist eine großartige Aufgabe. Aber sie hat ihre deutlichen Grenzen. Auf der einen Seite steht das noch viel dringendere Bedürfnis des englischen Volkes, zunächst das eigene Land in einen zeitgemäßen Zustand zu bringen. Auf der anderen Seite steht die Tatsache, dass die englische Wirtschaft sich nicht leisten kann, bei der Pflege des Empire ihre nicht minder wichtigen übrigen Welthandelsinteressen zu beeinträchtigen. Schon zu Beginn des vorigen Jahrhunderts also war das Empire kein Ersatz für den Handel mit Europa. Das aber ist der heimliche Traum der Brexiteers. Empire statt EU. Bei aller Klugheit und Kritik, mit der der Korrespondent der Frankfurter Zeitung Rudolf Kircher seinen Lesern in der Weimarer Republik England und die Engländer erklärte, strahlt noch eines heraus: sein Respekt und seine tiefe Zuneigung zu diesem Land, seinen Sitten und Traditionen. Auch dies ist eine Konstante, die die Zeiten überdauert. Das englische Leben ist an vielem ärmer als das kontinentale. Aber der englische Stil, der Stil des guten und unvergänglichen England, ist ein Weltstil. Wir brauchen dieses London und seinen weltpolitischen Hauch. Oh, really? Do you speak English? Not very well. I'm just learning. Das Herz Englands, the heart of England. So nennt man die Gegend, die sich buchstäblich in der Mitte Englands befindet. Hier und nicht in London ist England besonders englisch. Hier lebte und arbeitete der englischste aller englischen Komponisten, Edward Elgar. In einem der Pubs von Malvern treffe ich Malcolm Salisbury von der Stadtverwaltung. Bis zum Referendum sind es noch einige Wochen. I think he was a global thinker and a global mind like Churchill. Ich vermute, Elgar war ein globaler Denker. Ein globaler Charakter wie Churchill. Das waren Leute, die den größeren Zusammenhang sehen konnten. Sie sahen, wie wichtig es ist, sich mit der Welt zu verbinden. Sie sahen, dass wir manchmal unsere Inselkultur verlassen müssen, um zu sehen, wie wir auf den Rest der Welt reagieren sollten. Ich denke, Elgar wäre nicht im Brexit-Lager. Das ist meine Meinung. Sicherlich hätte er gesagt, lasst uns zusammenarbeiten, Partnerschaften aufbauen und unsere Musik weltweit teilen. Was Malcolm Salisbury vom Stadtmarketing von Malvern hier sagt, passt kaum zu der patriotischen Begeisterung, die Elgars Kompositionen üblicherweise auslösen. Jerusalem. In dem Kirchenlied mit dem Text von William Blake und der Melodie von Hubert Parry geht es im Großen und Ganzen darum, dass England mindestens so heilig ist wie Jerusalem. Berühmt wurde es in der Orchesterfassung von Edward Elgar. Sind diese Füße in alten Zeiten auf Englands Bergeshöhen gewandelt? Wurde das Gotteslamm auf Englands Auen gesehen? Schien Gottes Angesicht über den bewölkten Hügeln? Und wurde hier inmitten der Mühlen des Teufels Jerusalem errichtet? Bringt mir meinen Bogen aus brennendem Gold. Bringt mir die Pfeile der Begier. Bringt mir meinen Speer. Wolken, reißt auf. Bringt mir meinen Streitwagen aus Feuer. Ich will nicht lassen vom Kampf des Willens. Noch soll mein Schwert in meiner Hand je schlafen, bis wir Jerusalem erbaut haben. In Englands grünem, freundlichen Land. Do you like books? Oh, yes. I'm very fond of books. I read a lot, you know. Es gibt Brexiteers, die machen jetzt einen feinen Unterschied zwischen Europa und der Europäischen Union, zwischen der gemeinsamen Kultur und der trennenden Bürokratie. Und vielleicht ist das ja die Brücke, die hält und Bestand hat. Professorin Caroline Robertson von Trotha ist da eher skeptisch. Sie leitet das Zentrum für angewandte Kulturwissenschaften in Karlsruhe. Sie stammt aus Schottland und ist seit kurzem nicht nur britische, sondern auch deutsche Staatsbürgerin. Es ist sicherlich erstmal, dass ich Europäerin bin und überhaupt nicht damit einverstanden bin, dass als Schottin auch noch, wo eine Mehrheit gegen Brexit gewählt hat, dass ich aufgrund meiner britischen Pass dann auf vieles verzichten müsste. Und der einzige Grund, warum ich vorher oder früher keine deutsche Staatsangehörigkeit angenommen habe, war, dass es viele Jahre lang nicht möglich war, die doppelte Staatsangehörigkeit zu behalten. Also ich denke, dass also die, die wirklich für Remain gestimmt haben, das sind die, die wirklich europäisch sind. Und bei den anderen habe ich große Fragestellungen. Eine schwierige Kiste, würde ich sagen. Mitte des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit voller Umbrüche, schuf Prinz Albert, ein Deutscher übrigens, mitten in London ein Areal mit Universitäten und Museen. Das Victoria and Albert Museum ist bis heute ein großer und großartiger Ort der Begegnung. Kultur wird hier in einem sehr umfassenden Sinn verstanden, als Hochkultur ebenso wie Alltagskultur. Der Direktor des V&A war bis vor kurzem noch ein Deutscher, Martin Roth. Als ich ihn im Frühjahr 2016 traf, äußerte er sich schon sehr verbittert über das bevorstehende Referendum. England hat eher diesen Komplex oder Minderwertigkeitskomplex oder wie sie das nennen wollen, zu sagen, wir sind eigentlich immer eine Weltnation gewesen, Commonwealth. Wir sind überall zu Hause, überall sprechen wir dieselbe Sprache. Gehen Sie nach Australien, gehen Sie nach Neuseeland, gehen Sie nach Kanada in den letzten Winkel und wir haben überall dieselben Namen. Wieso müssen wir Brüssel fragen, nachdem wir eigentlich immer eine Weltnation waren? Das Problem ist, wenn ich als Deutscher über Philosophie und Musik und Kunst und so weiter und so fort, Wissenschaft als europäisches Thema rede, dann reden meine Freunde und Kollegen hier über Wirtschaft und Handel und Handel und Wirtschaft und so weiter und so fort. Das ist der Unterschied. Man möchte einfach nicht Brüssel fragen müssen, was man in Zukunft macht, so ungefähr. Das ist jetzt auf die Banalformel gebracht. Keiner denkt darüber nach, dass man sie abschließen müsste. Keiner denkt darüber nach, dass das Splendid Isolation ist. Ich halte das für einen rasanten Blödsinn. Dieses Europa ist gewachsen aus der Nachkriegszeit und dem Verständnis unserer älteren Generation, dass das nie mehr passieren darf. Und das leichtfertig aufs Spiel zu setzen, das nehme ich vielen Politikern hier übel. Das ist absoluter Blödsinn, anstelle zusammenzuhalten und eine gute Lösung gemeinsam zu finden, sozusagen sich davon machen zu wollen. Das teilt einfach auch eine Nation. Sie müssen nach einem Referendum immer wieder einen Weg finden, wie Menschen zusammenfinden. Es ist wirklich wie Shakespeare, dass im Prinzip zwei Jungs, die in Eden studiert haben, einfach einen Kampf miteinander austragen, vor allen Dingen Boris Johnson, der ehemalige Bürgermeister, die seit ihren Studientagen einfach in einer Totalkonkurrenz leben. Und der Rest Europas muss gerade mit anschauen, wie sich die beiden streiten. Shakespeare also. Drama, Dilemma, Tragödie, Komödie, Kollateralschaden und Katastrophe. In einem Wort, Brexit. Martin Roth verließ einige Wochen nach dem Volksentscheid das Victoria and Albert Museum. Immerhin wurde am Ende seiner Amtszeit die Renovierung des europäischen Flügels noch erfolgreich abgeschlossen. Im Januar dieses Jahres erklärte Premierministerin Theresa May nach mehr als einem halben Jahr des Schweigens, wie sie ihr Land aus der EU führen möchte. Ein harter Brexit soll es werden, vielleicht sogar ein knallharter. Brexit means Brexit and we're going to make a success of it. Das klingt nach einem harten Schnitt. Tatsächlich aber franzt die Handlung jetzt erst richtig aus. Wie würde es Shakespeare machen, wenn sich die Geschehnisse anscheinend heillos verwirren und viel Genie gefragt ist, um das Stück zu einem guten Ende zu führen? Im Westminster Palace, dem Houses of Parliament, treffe ich Ende Januar Quentin Letts. Er ist in einer Person Theaterkritiker und politischer Korrespondent, eine sogenannte Edelfeder. Aber das Blatt, für das er schreibt, ist die berühmt-berüchtigte Daily Mail. Immer schon kontra EU und hundertprozentig pro Britannien. Letts ist populär, gebildet, humorvoll, eloquent und selbstredend findet er den Brexit großartig. You seem to be very fond of Brexit. Why is that so? I am. I think it's terrifically exciting. Ja, wirklich. Ich finde, das ist unglaublich aufregend. Da gibt es ein Gefühl von Befreiung im Land. Jedenfalls spüre ich das so. Da gibt es dieses Freiheitsgefühl, weil wir den Zwängen Brüssels entkommen, der Bevormundung durch die Europäische Kommission. Ich denke, der Brexit wird von manchen Leuten in Europa falsch verstanden. Sie denken, oh, die Briten mögen uns nicht mehr. Aber das ist Unfug. Die Leute, die wir nicht mögen, das sind die EU-Kommissare. Und vielleicht auch die Mitglieder des Europaparlaments. Aber die große Masse der Menschen in Europa, die lieben wir. Das sind unsere europäischen Nachbarn. Wir werden auch weiterhin Europäer bleiben, aber wir bleiben nicht in der Europäischen Union. Ich dachte, Sie mögen keine Migranten, Fremde, die aus dem Ausland kommen und hier leben und arbeiten wollen. Studenten, Europäer. Es geht doch nur um Einwanderung. Das ist die zentrale Botschaft, die ich gehört habe. Wir wollen entscheiden, wie viele Leute reinkommen und welche Jobs die haben. Zum Beispiel dort, wo ich lebe, haben wir viel Landwirtschaft, für die wir Saisonarbeiter beschäftigen müssen. Die kamen in den letzten Jahren aus Osteuropa. Die werden weiter gebraucht und sind weiter willkommen. Aber wir entscheiden. Das ist nationale Souveränität. Wir regeln unsere eigenen Angelegenheiten und nicht diese Masken in Brüssel. You're talking now to listeners in Germany. Wir wenden uns hier an Zuhörer in Deutschland. In Deutschland sind Sätze wie, wir holen uns die Kontrolle zurück. Oder mehr amerikanisch, machen wir Deutschland wieder groß. Oder Deutschland zuerst. Das würden wir nicht hören wollen. Und wir wollen nicht, dass das unsere Politik wird. Wouldn't you? No, definitely not. Ich vermute, ziemlich vielen Wählern in Deutschland würde das gefallen. Möglicherweise 20%. Das ist die Alternative für Deutschland. Ja, sicherlich. Die Alternative für Deutschlandpartei. Die sind offenbar ziemlich beladen. Das scheint ein Haufen von Verärgerten zu sein. Aber das wesentliche Element, wenn es um die Selbstbestimmung geht, hat nichts mit Ärger zu tun. Es ist eine gute und friedliche Sache. Denn das heißt, wir sind zuversichtlich, wir sind recht froh, wir schaffen das schon, bitte sehr, wir machen es selbst. Vielen Dank. Aber für den Handel braucht man einen Partner. Ja, natürlich. Aber du entscheidest und nicht Leute, die du nicht gewählt hast. Für mich ist das ein ungemein wichtiges Element der Demokratie, dass die Leute, die über unser Leben bestimmen, abgewählt werden können. Und das war unter den Regeln der EU nicht so. Insbesondere die EU-Kommission wurde nicht von uns gewählt. Nun, die Kommission ist vor allem eine Verwaltung. Man wählt nie Verwaltungsangestellte. Da gibt es das Parlament und den Rat. Beide werden gewählt. Both bodies are elected. Yes, but although an administrative body, the commission has. Ja, aber selbst als Verwaltung erscheint die Kommission tyrannisch und belehrend. Eine Institution, die sagt, du tust mal schön, was wir wollen. Und ich fürchte, das hat nach einer gewissen Zeit die gutwilligen und toleranten Leute irgendwann sagen lassen, uns reicht's. Wir wollen ein anderes Arrangement. Probably had enough of that and we'd like to find an alternative arrangement. And why running away? Why not trying to stay in the club and kick those commissioners into the right direction? Man hätte das alles durch Mitmachen ändern können, statt mit dieser "Wir sind nicht dabei" Mentalität. Thomas, I don't think they are kickable. Actually, I think they're eminently kickable, but I don't think they respond to the kicks. Natürlich kann man sie treten, aber sie werden nicht darauf reagieren. Die Kommission ist wie ein alter Esel. Egal, wie sehr man ihn prügelt, er tut nicht, was du willst. Quentin, wie können wir Freunde bleiben, wenn die Verhandlungen beginnen und dies ein nicht enden wollender Albtraum wird? Das schaffen wir leicht. Mit gemeinsamen Interessen auf beiden Seiten und deren wechselseitiger Beachtung. Außerdem vermute ich, dass die Politiker Europas, da werden einige nach Britannien schauen und denken, wie gerne würde ich das Gleiche machen. Das könnte so sein. Die werden es nicht zu schwer machen, denn vielleicht werden bald andere Länder unserem Beispiel folgen. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die nicht an Quentin Letts, den politischen Korrespondenten, sondern den Theaterkritiker gerichtet ist. Wenn Sie sich diese Bühne anschauen, sind die Darsteller diesem Stück gewachsen? Sind sie gut genug? Sicher, da gibt es Zweifel. Aber manchmal gehen Schauspieler tief in sich und finden dort Fähigkeiten, die die Rolle erfordert. David Cameron war ein sehr guter Schauspieler. Wir glaubten, Cameron sei ein Fertigprodukt. Aber als er gefordert wurde, vertrocknete er gewissermaßen und fand nicht mehr heraus. Boris Johnson scheint eine weniger vorhersagbare Besetzung zu sein. Aber Old Boris wurde schon häufiger unterschätzt. Und ich habe so das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob er jemals dünn genug sein wird, um Hamlet zu spielen, aber er könnte gut Heinrich den V. geben. But he might pull off quite a good Henry V. And Theresa May? Theresa May is a not an exciting proposition. Theresa May ist keine spannende Besetzung. Ich finde spontan keine Rolle für sie. Sie gehört wohl zu den verschwundenen Stücken Shakespeares. Quentin Letts, Edelfeder bei der Daily Mail. A penny for your thoughts. I don't think I've got any. My mind's a blank. Am 17. Januar erklärt Theresa May, dass sie einen harten Brexit will. Raus aus der EU, raus aus der Zollunion. Weil das höchste britische Gericht es so wollte, musste ihr das Parlament dafür grünes Licht geben. 4 von 5 Abgeordneten im Unterhaus stimmten Anfang Februar zu. Jetzt kann niemand mehr den Zug aufhalten. Send foreigners home. Irgendwer muss in dieser Scheidungsgeschichte der Gewinner sein. Und es gibt ihn. Das Vereinigte Königreich folgt nun den Ideen einer Partei, die im Unterhaus exakt einen Abgeordneten hat. Die United Kingdom Independence Party, kurz UKIP. Ihr früherer Parteichef Nigel Farage hat damit das Unmögliche geschafft. Regierung, Parlament und Bevölkerung denken und machen, was er will. Good evening, everybody. Well, it was the long-awaited, anticipated, great Brexit speech by Nigel Farage als Radiomoderator, Mitte Januar bei LBC, einem Londoner Talkradio. Farage und seine Populistenpartei haben es geschafft, die traditionelle Europafeindlichkeit der Briten wie einen Brandbeschleuniger zu entflammen. Am Mittag dieses Tages hatte Premierministerin Theresa May die Rede gehalten, in der sie erklärte, dass sie alle Brücken zur Europäischen Union abreißen werde, um sie möglicherweise durch neue Brücken zu ersetzen. Heute war sie eindeutig. Wir verlassen den gemeinsamen Markt. Das hat sie glasklar gesagt. Gut. Sie hat auch etwas gesagt, von dem ich glaubte, dass ich es nie von einem britischen Premierminister hören werde. Hören Sie zu, denn diese Sachen sage ich seit 20 Jahren. Man hat mich dafür verhöhnt und verspottet. Jetzt haben wir eine britische Premierministerin, die mir meine Politik erzählt. Sie sagt, besser als ein schlechter Deal ist gar kein Deal. So mag ich's. Es ist ein wenig so, als ob Alexander Gauland, Frauke Petri und Björn Höcke von der AfD sich brüsten würden, dass Angela Merkel jetzt genauso spricht, wie sie das immer schon getan haben. I'm not a Londoner. I see. One does feel rather lost at first, of course. Yes, it's so awfully big. London. Vis-à-vis vom British Museum steht ein Stadthaus bzw. eher ein kleiner Palast, der das Deutsche Historische Institut beherbergt. Der Historiker Tobias Becker forscht dort gerade zum Thema Nostalgie in Großbritannien und Deutschland. Seit 2,5 Jahren lebt er mit Frau und Kind in der Hauptstadt. Das Wetter ist eigentlich kein Thema mehr, sondern der Brexit hat es eigentlich als erstes Gesprächsthema verdrängt. Ja, egal mit wem man spricht, die Leute haben da eine Ansicht und die meisten, mit denen wir zu tun haben, sind natürlich besorgt und eher diejenigen, die für Remain gestimmt haben. Sie kennen sich ein bisschen aus mit der britischen Psyche und der britischen Identität. Sie ist anders als die deutsche Identität. Was ist da anders? Die Vorstellung, dass man auf das eigene Land stolz ist, etwas wie Nationalismus, was in Deutschland eigentlich nicht mehr vorstellbar ist, nicht mehr gepflegt wird, das ist hier immer noch sehr lebendig, wie man es eben aus dem 19. Jahrhundert und dergleichen kommt. Also es gibt hier einfach keine Brüche in der nationalen Identität, wie es die in Deutschland gibt. Und dadurch ist das eigentlich immer noch eher der Normalfall. Sind die Briten rückwärtsgewandt? Suchen sie ihre Bestätigung und das Gute, Wahre und Schöne immer in der Vergangenheit? Können sie schlecht in die Zukunft blicken? Ich würde sagen, ja und nein. Und auch da, denke ich, hat sich viel geändert. Als mein Vater in den 80er Jahren hier gearbeitet hat, sagt er heute, liefen im Fernsehen jeden Abend noch die Kriegsfilme und Umfragen zufolge glaubten viele Schulkinder deshalb immer noch, dass man weiterhin im Krieg mit Deutschland sei. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Auch das Deutschlandbild hat sich stark geändert. Zugleich gibt es auch eine sehr große Zuwendung zur Gegenwart und zur Zukunft. Also in manchen Dingen ist man in Großbritannien sehr viel moderner oder sehr bereit, sich auf Neues einzulassen als in Deutschland, was so ja, Dinge wie Technologie, Internet und dergleichen angeht. Der Name dieses Landes lautet United Kingdom, das Vereinigte Königreich. Vereinigt scheint hier im Augenblick relativ wenig zu sein. Die Schotten fühlen sich überhaupt nicht mehr vereinigt mit den Engländern. Die Nordiren haben ihre Probleme. Die Städter fühlen sich nicht mehr vereinigt mit dem Land. Die Alten nicht mehr mit den Jungen. Und zum Schluss eben auch noch die Vereinigung mit Europa. Auch die steht jetzt unter Stress. Also was einigt dieses Land, wenn die zentrifugalen Kräfte so groß zu sein scheinen? Was einigt dieses Land? Das ist schwer zu sagen. Momentan, wie Sie feststellen, heißt es mehr ein Divided Kingdom als ein United Kingdom. Ich würde sagen, dass natürlich die Verfassungsorgane, das Parlament, die Demokratie, bestimmte Grundwerte nach wie vor das Land zusammenhalten und der Nationalismus oder der Patriotismus natürlich auch gewissermaßen gewissermaßen über die Gräben hinweg geht. Also auch die EU-Befürworter und die Remain-Anhänger sind natürlich nicht unbedingt weniger patriotisch als die Brexiteers und die Leave-Voter. Allerdings wird man das wahrscheinlich erst über die Zeit feststellen können, wie stark die Zentrifugalkräfte sind, die das Ganze auseinanderziehen oder eben zusammenhalten und ob es tatsächlich zu einer Spaltung des Landes, zu einem Weggang der Schotten kommen wird, lässt sich momentan schwer einschätzen. Wir haben ja immer geglaubt, so manches, was die Engländer so machen, das sei halt ein Spleen. Jetzt merken wir, die meinen es aber tatsächlich so. Haben wir sie vielleicht falsch eingeschätzt? Das ist gut möglich, dass wir die Briten etwas falsch eingeschätzt haben und dass manches, was uns als Exzentrizität vorkam aus kontinentaleuropäischer Perspektive, doch ernster gemeint wird, als wir dachten. Auf der anderen Seite könnte man auch annehmen, dass vielleicht manches, was uns jetzt so als super ernst erscheint, doch etwas ironischer ist und mit dem Abstand schon wieder anders erscheint, als es momentan der Fall ist. Also das wird abzuwarten sein, ob sich das Spleen durchsetzt oder das Realitätsempfinden der Briten. Wie kann man in Zeiten des Brexits noch anglophil sein? Gute Frage. Die Frage kann ich nicht wirklich... Sprechen Sie einfach vom Herzen. Ich glaube, jeder Anglophile, diejenigen, die zu Hause anglophil sind oder die jetzt hier in Großbritannien leben, haben große Probleme mit dem Brexit, leiden darunter, fühlen sich vor den Kopf gestoßen und ihr Anglophilie hat sicherlich stark darunter gelitten. Tobias Becker vom Deutschen Historischen Institut in London. Auf dem Trafalgar Square spielt eine Londoner Straßenband in der klassischen Formation Bass, Gitarre und Schlagzeug. Niemand sonst in der Welt macht diesen einfachen und ehrlichen Rock so gut wie die Briten. The Hod, H-O-D, heißt diese Formation. Britische Bands sind in Europa gefragt. Sie können in der gesamten Europäischen Union ohne bürokratische Probleme auf Tour gehen. Noch. In Berlin ist das für den Engländer Alexander Pawlik ein Grund, sich nach 15 Jahren in Deutschland endlich um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bewerben. Pawlik ist Musiker bei der in der Kunstszene sehr geschätzten Band Kreidler. Am Anfang war ich einfach empört und sehr enttäuscht. Ich fühlte mich irgendwie weggestoßen von meinem Heimatland. Auch weil über die Jahre habe ich mein Recht als britischer Europäer sehr genutzt, um mein Leben hier aufzubauen. Ich bin mit einer deutschen Frau verheiratet. Wir haben ein zweisprachiges Kind, der beide Staatsgehörigkeiten hat. Und ich dachte, ich darf jetzt nicht mehr in Großbritannien zu Hause fühlen und die wollen mich nicht. Und was noch mehr gestört hat, ist, dass ich tatsächlich nicht abstimmen konnte. So als Brite, der mehr als 15 Jahre außerhalb von Großbritannien gelebt hat, hatte ich kein Stimmrecht mehr. Du hast dich eben als britischen Europäer bezeichnet. Gibt es sowas überhaupt noch? Ich glaube, es gibt sehr viel davon. Leider nicht eine Mehrheit, aber es gibt sehr viel davon. Und man kann sehen, dass sehr, sehr viele britische Staatsbürger jetzt irische Staatsbürgerschaft beantragt haben. Und ich überlege es mir jetzt, ob ich auch der deutsche Staatsangehörigkeit annehmen soll. Ist es eine Überwindung, Deutscher zu werden für dich? Ja, auf jeden Fall, weil, obwohl ich mich sehr zu Hause fühle hier in Berlin, ist meine Identität ein bisschen gebunden mit dieser Idee, Englisch zu sein oder britisch zu sein. Und wenn ich das abgebe oder eine andere Staatsangehörigkeit annehme, dann ist es ein bisschen wie die Haare anders zu färben. Oder natürlich ist das nur ein bürokratischer Vorgang, aber ich glaube, das ist auch eine größere Entscheidung. Ein bisschen wie heiraten oder etwas. Ich glaube, wir müssen neue kulturelle Bewegungen entwickeln. Und so Kultur ist sowieso nie aus einer bestimmten Ecke gekommen. Es ist immer eine große Melange aus diversen Einflüsse. Und übrigens, dieser EU-Austritt, das wird Musiker sehr, sehr beeinflussen, weil es wird dann unglaublich teuer für Musiker, britische Musiker, auf Tournee zu gehen in Europa. Und das war für viele Bands über die Jahre immer eine Großteil der Strategie. Die haben viel in England gespielt und sobald die konnten, haben die in Europa gespielt, konnten auf Tournee gehen und einen Namen für sich machen, ein bisschen Geld verdienen. Und jetzt können nur die berühmte, so weltberühmte Acts das leisten, die Visum zu bekommen, Transport für Instrumente und Geräte. Das wird alles viel, viel komplizierter sein. Ist es eine Befürchtung oder gibt es da schon konkrete Anhaltspunkte? Es hängt ein bisschen ab von wie hart dieser Brexit ist und was mit Customs passiert. Aber es wird genau wie wenn man als Europäer in Amerika spielen will. Du kommst schwer durch den Zoll mit einer teuren Gitarre. Die wollen wissen, was machst du damit. Du musst manchmal eine Art Pfand bezahlen, um das reinzubringen. Die wollen sehen, dass du es wieder rausbringst und nicht dort verkaufst. Und auch eine Erlaubnis, in andere Länder zu spielen, das kostet immer Geld. So man muss Tausende von Euro zahlen, um in Amerika zu spielen. Und es wird dann ähnlich sein für britische Bands in Europa und umgekehrt. Edinburgh, Edinburgh, die Hauptstadt Schottlands. Natürlich regnet es. Und auf der Royal Mile in der Old Town steht wie immer ein Dudelsackspieler. Die Schotten, aber auch die Nordiren wollten den Brexit mehrheitlich nicht. Die Engländer haben sie überstimmt, einfach so. Der kulturelle Riss zwischen den britischen Nationen ist kaum noch heilbar. Ein letztes Gespräch noch. Es gab schlechte Zeiten, dann gute Zeiten. Jetzt leider wieder schlechte Zeiten. Was ist so schlecht jetzt an diesen Zeiten? Weil der Fortschritt rückgängig gemacht worden ist. Ich sehe keine positiven Auswirkungen von Brexit, Unabhängigkeit in Schottland, von Trump ganz zu schweigen. Am Rande der Innenstadt Edinburghs, in einem dieser klassischen kleinen Häuser aus braun-grauem Stein, empfängt mich Andrew Ranitzky, der Sohn des Literaturkritikers Marcel Reich Ranitzky. Der 69-Jährige war bis zu seinem Ruhestand Professor für Mathematik an der Universität von Edinburgh. Irgendwie wird es, trotz des Themas, dann doch recht lustig. Die wollen raus. Der gesunde Menschenverstand wird es nicht schaffen, diese Bewegung jetzt zu stoppen. Aber ich habe eine Vollaussagung. In 10, 15 Jahren wird die Regierung wiederum versuchen, zurück nach Europa zu kommen. Ich habe das Gefühl, wenn man die Geschichte in den letzten 60 Jahren anschaut, dass diese führen wieder, es wird wieder Ja und Nein sein. Und sobald das wirklich beißt, wird man sehen, wie es war nicht so schlecht in der EU. Sie haben ja durch Ihre Eltern polnische Wurzeln, ja. Sie jüdische haben deutsche Wurzeln, jüdische alles Wurzeln. Und britische, ich bin in London geboren. Britische, ja, jetzt ja. Auch vielleicht noch schottische dazu. Das ist auch selbstverständlich. Also ich bin ein Mischling von 10. Grad, nicht 2. Grad, und 10. Grad. Also alles bei mir ist gemischt. Also ich bin nicht sozusagen der Mann auf der Straße, der typische Reaktion abwechselt. Aber ich bin sehr viel internationale Mitarbeit. Und ich verstehe sehr wohl, dass es nationale Kultur, internationale, ich bin wegen meines Vaters mit der deutschen Kultur ziemlich eng liiert, aber auch mit englischen, meine Frau ist Amerikanerin, auch mit der polnischen. Also für mich hat alles seinen eigentlichen Reiz. Und man darf das nicht vergessen. Wie viele Pässe haben Sie? Ah, ich habe 2 Pässe als solche, britischen. Aber ich habe noch einen schon längst ungültigen polnischen Pass. Als wir Polen verließen, hatten wir noch polnische Staatsbürgerschaft. Also ich habe 2,5 Pässe. Und mehr EU-Pässe als nicht. Und den deutschen Pass? Ja, ja, das habe ich mir erworben vor 3-4 Jahren, weil ich Angst hatte, dass Schottland sowohl die EU als auch das Vereinigte Königreich verlassen wird. Und wegen meiner polnischen Kindheit bin ich auf Pässe sehr angewiesen. Also ich weiß schon, einen Pass zu schätzen. Bei uns in Deutschland haben wir einen Argwohn gegen Nationalstolz. Das ist eine Lektion der Geschichte, ja. Auch ein Argwohn gegen Fremdenfeindlichkeit. Ja. Das ist eine Lehre aus der gleichen Geschichte. Und wir erleben es jetzt hier in Großbritannien und nicht nur in Großbritannien. Aber ich habe die gleiche Lehre übrigens, auf dem gleichen Grund, sozusagen, auf der gleichen Geschichte. Ja. Eben. Und ich frage mich, wie können wir Deutschen verstehen, was in den Briten vorgeht, wenn uns sozusagen die Kategorien Nationalstolz und Fremdenfeindlichkeit eigentlich mehr als nur suspekt sind. Die Engländer werden auch eine Lehre ziehen müssen, sondern mit einer Verzögerung von 50, 60 Jahren. Es wird die gleiche Lehre sein und es wird der gleiche, also es kann Brexit nicht mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, ganz andere Kategorie. Aber dennoch, dass die Gedanken, dass Großbritannien wieder groß sein wird, ist ein bisschen naiv. Das ist ein wunderbares Land, aber ein Großmacht wird es nie werden, soll es auch nicht werden. Haben Sie eine Erklärung für diese unglaubliche Euphorie der Brexiteers? Die haben nichts sonst. Die haben nicht den Verstand auf ihren Seite, die haben nicht irgendeinen Plan. Die haben, also nur die Euphorie kann sie retten. Es hat nichts mit Logik oder Verstand zu tun, das ist nur ein Gefühlsausbruch. Es ist ein Sturm und Drang, aber kein Verstand. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Aus jedem Rausch wacht man ja irgendwann mal auf. Hoffentlich. Aber man kann nicht ein ganzes Land in eine Ausnüchterungszelle einstecken. Das geht nicht. Aber so etwas. Aber es ist ein Rausch. Und das ist unangenehm. Es hat einen Rausch mit Folgen. Also plötzlich erwacht man und sagt, was habe ich gestern gemacht? Sagt mir, was ich gestern gemacht habe. Aber so etwas wird es sein. Brexit und wie man sich so fühlt und was man so macht, wenn einem Britannia den Laufpass gibt und keine Bewunderung und keine Liebe sie zurückholen kann. Ganz am Ende treffe ich dann noch eine Germania, die für sich einen Schlussakt gefunden hat, der jedem Shakespeare-Drama zur Ehre gereicht hätte. Die Aktivistin von Hack a Brit, Fotografin Katrin Lock. Brexit-Wedding, my big fat Brexit-Wedding. Ich werde meinen Partner von 12 Jahren heiraten. Aufgrund von den Befürchtungen, dass möglicherweise, es geht ja um die 3 Millionen Europäer, die hier wohnen und was der Aufenthaltsstatus ist, haben wir jetzt gesagt, das Einfachste, was wir machen können, ist heiraten. You sit by me. My big fat Brexit wedding. Ist es denn ein bisschen romantisch? Ja, es ist schon sehr romantisch, ja. This could be heaven for everyone. This world could be fat. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. Wenn Katrin Lock ihren britischen Partner heiratet, beginnen die Verhandlungen zur Scheidung und den Modalitäten der Gütertrennung zwischen der EU und dem UK. Die Brexiteers glauben wirklich und wieder alle Vernunft, dass nach nur 2 Jahren Britanniens Stellung in der Welt größer, mächtiger und strahlender sein wird. Good afternoon, Miss Brown. Good evening, Mrs. White. Good night, Mr. and Mrs. Brown, goodbye, Miss White. Brexit. Brexit. Die Gefühle kühlen ab. Argwohn ist geweckt, auch bei mir. Früher konnte man die Briten für ihre Qualitäten gern haben und ihre weniger verständlichen Eigenarten leichten Herzens akzeptieren. Jetzt heißt es, Reisende soll man nicht aufhalten. Für viel zu viele Briten ist das Trennende wichtiger geworden als das Verbindende. Für die Freunde des Inselreichs beginnt nun eine Zeit der Prüfungen. Wir können doch immer noch gute Freunde bleiben, das sagt man so am Ende einer Beziehung. Probieren wir es mal. An uns liegt es nicht. Brrr, Exit. Das Ende von Cool Britannia. Ein Feature von Thomas Ihn. Es sprachen Isabella Bartorff, Oliver Jacobs, Thomas Ihm, Markus Michalski und Sebastian Miro. Ton und Technik Johanna Fegert und Sonja Röder. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2017.